Im November 2023 ist Kristina Balmasowitsch aus Serbien nach Marktoberdorf in Bayern gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Die Liebe hat mich nach Deutschland gebracht. Mein Freund hat ein paar Jahre in meiner Heimat Serbien gearbeitet. Er ist aus Stuttgart. Ich habe dann in der Region nach Jobs gesucht. Das war nicht so leicht. Ich habe die Sprache noch nicht so gut gesprochen und einige Absagen bekommen. Aber mein Deutsch ist besser geworden und ich habe einen Job im Allgäu gefunden. Auf der Arbeit muss ich jeden Tag Deutsch sprechen. Das hilft. Es ist aber besonders am Anfang sehr anstrengend. Man braucht viel mehr Kraft, um Arbeitsthemen zu verstehen. In den ersten Monaten war ich nach 5 Stunden Arbeit so müde. Jetzt ist es aber schon viel besser. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mir da sehr geholfen. Sie hatten wirklich viel Geduld. Früher habe ich mit meinem Freund Serbisch und Englisch gesprochen. Jetzt reden wir aber auch auf Deutsch. Das finde ich ganz wichtig. Man darf keine Angst haben, mit Deutschen zu sprechen. Mit anderen Menschen, die auch weit weg von ihrer Heimat leben, fühlen wir uns schnell sicher. Wir sind in unserer Komfortzone. Dann trifft man sich vielleicht aber nur noch mit Leuten, mit denen man die Muttersprache oder Englisch sprechen kann. Ich habe versucht, offen zu sein. Das ist in einer kleinen Stadt etwas leichter. Oft treffe ich Menschen im Supermarkt, beim Sport oder auf dem Markt. Auch meine Kolleginnen wohnen in der Nähe. Kontakt aufzunehmen ist leichter, wenn man sich immer wieder im Alltag trifft. Natürlich hat das gedauert, aber die Leute sind sehr nett und höflich. Manche sagen, Deutsche sind kalt. Ich glaube, sie brauchen einfach Zeit. Ich kann auch nicht sofort mit jemandem befreundet sein. Aber mit ein bisschen Zeit lernt man sehr sympathische Personen kennen. In den ersten Monaten habe ich meine Familie und meine Freunde sehr vermisst. Wir sehen uns weniger, sie besuchen mich aber manchmal. Das ist dann besonders schön. Ich finde es toll, Bekannten das Land zu zeigen. Viele denken, Deutschland ist ein Arbeitsland. Jetzt kann ich zeigen, es ist auch ein Reiseland. Aus ihrer Erfahrung hat Kristina Balmasowitsch noch einen Tipp. Die Kombination aus Natur und Stadt ist im Allgäu sehr schön. Für mich ist es die schönste Region Deutschlands. Es gibt sehr viele Fahrrad- und Wanderrouten. Auch Ski kann man hier gut fahren. Interessant sind auch Spaziergänge durch die vielen kleinen Städte. Die Architektur ist historisch und traditionell.